Es geht um Geschichten wie diese. Anwohner in Krefeld-Oppum beobachteten vor kurzem verdächtige Personen in ihrem Viertel, die so wirkten, als würden sie Häuser ausspähen. Das Verhalten der mutmaßlichen Einbrecher posteten sie bei Facebook, die Polizei verständigten sie aber erst sehr viel später. Ein anderes Beispiel. Eine Frau wurde überfallen, ein Freund von ihr hatte die Geschichte mitbekommen und dann auf Facebook für die Ergreifung der Täter eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Auch in diesem Fall wurde keine Anzeige erstattet. Karin Kretzer von der Polizei findet nicht nur problematisch, dass Betroffene anscheinend immer öfter keine Anzeige erstatten, sie glaubt auch, dass solche Postings dazu beitragen, dass Gerüchte entstehen, deren Wahrheitsgehalt sich kaum überprüfen lässt. Das kennen wir ja selber aus unserem Privatleben. Ich habe gehört, erzähle es etwas anders oder nutze ein anderes Wort, schon kommt etwas ins Spiel, das vielleicht sich so gar nicht abgespielt hat und dadurch kommt auch eine Dynamik rein. Also dann steigern sich die Kommentare, dann kriegt man es kaum noch gestoppt. Und das ist wenig hilfreich. Erst am Wochenende war es in Düsseldorf am Rand des Japantags zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Schon kurz nach der Tat kursierte bei Facebook eine Täterbeschreibung, die innerhalb kürzester Zeit zigmal geteilt wurde. Zu einer Ergreifung der Täter führte das nicht. Dafür wurde in den Kommentaren aber wild spekuliert, unter anderem über die Herkunft der Täter. Schnell gab es auch ausländerfeindliche Kommentare. Generell dürfen Internetnutzer per Facebook oder über andere soziale Medien nach Straftätern suchen. Sie dürfen sogar eine Belohnung für die Ergreifung eines Täters aussetzen. Auch das ist legal. Trotzdem ist die Grenze zum Strafbaren schnell erreicht, etwa dann, wenn die Namen von Personen veröffentlicht werden. Wir warnen davor, wenn Persönlichkeitsrechte Dritter unzulässig beeinträchtigt werden, dann wird es gefährlich, auch strafrechtlich relevant. Um Mithilfe zu bitten, ist in Ordnung. Aber sobald sie in die Rechte anderer eingreifen, zum Beispiel, weil sie ein Foto posten, dann wird es problematisch. In einem Fall in Krefeld stellte ein User eine Beschreibung von Tätern ins Netz, die seine Freundin überfallen haben sollen, und rief zur Rache auf. Ein klarer Fall von Selbstjustiz. Warum immer mehr Menschen zu solchen fragwürdigen Fahndungsmethoden greifen, ist unklar. Manche glauben, die Polizei leidet unter einem Vertrauensverlust. Also ich habe da noch nie drin gesteckt, dass mein Vertrauen in die Polizei verloren gegangen ist. Aber wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann ich es natürlich schon irgendwo nachvollziehen. Die Frage ist halt, wie effektiv der Weg dann ist. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ja, nachempfinden, wenn jemand offenkundig so verzweifelt ist oder sich so verletzt fühlt, mag das sein. Aber letzten Endes, glaube ich, gibt es andere Wege, die wir gehen sollten. Möglich aber auch, dass die private Internetverbrecherjagd einfach nur boomt, weil es die technischen Möglichkeiten dafür gibt. Karin Kretzer von der Krefelder Polizei rät Betroffenen trotzdem, lieber die Internetwache der Polizei aufzusuchen. Das ist ein Online-Portal, über das Straftaten gemeldet werden können, und zwar genauso schnell wie bei Facebook. Wenn Leute diesen Weg bevorzugen, dann können sie das gerne tun über die Internetwache der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Das geht genauso schnell wie ein Post auf Facebook und es wäre sicherlich eine hilfreiche Alternative, damit wir offiziell Kenntnis bekommen. Und erst wenn wir etwas bestätigen, amtlich bestätigen, dann ist es relevant. Nicht alles, was auf Facebook steht, stimmt auch.